Zum Tag des leuchtenden Sterns gab der russische Verlag Format in Nachodka das unvergängliche klassische Werk von Genossen Kim Jong-il über die Zhuzhi-Ideologie in Broschüre heraus. Die Veranstaltung für die Herausgabe des Werkes fand jüngst im Verlag statt. Aus gleichem Anlass stellte das italienische Zhuzhi-Ideologie-Studienzentrum Milano die unvergänglichen klassischen Werke von Genossen Kim Jong-il, die einmütige Geschlossenheit weiter festigen und den Geist der Bevorzugung der koreanischen Nation voll entfalten, lebt heute nicht für das Heute, lebt für das Morgen und über die Schaffung einer Atmosphäre der kommunistischen Moral in der ganzen Gesellschaft ins Internet.